Nummer 3. Sie fragen einen Passanten auf der Straße nach dem Weg zum Bahnhof und bekommen folgende Antwort. Ja, zum Bahnhof. Da gehen Sie am besten geradeaus bis zur Kathedrale und dann biegen Sie links hinter dem Kirchengebäude ab. Der Bahnhof ist natürlich noch ein gutes Stück, so ungefähr 15 Minuten zu Fuß. Von da sind es noch 700 Meter. Passen Sie aber auf, am Ende der Hauptstraße ist eine Baustelle. Gehen Sie durch die U-Bahn-Unterführung und Sie gelangen sofort zu den Bahnhofsgleisen. Sollten Sie es verfehlen, halten Sie sich immer rechts. Orientieren Sie sich am Kirchturm und fragen Sie eventuell noch einmal nach. Ansonsten können Sie ja auch diesen Weg hier nehmen. Der ist zwar einfacher, nur geradeaus, aber dauert viel länger.